Neun Jahre Gulag. Zurück in Moskau ging es zunächst wieder in das Gefängnis Butyrka. Ich hatte allerdings Glück mit meinem Zellengenossen, dem Botschaftsrat Gotthold Starke. Der 20 Jahre ältere Starke war unter dem Botschafter in Moskau und Mitverschwörer des 20. Juli, Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, tätig gewesen. Starke erhielt Sonderverpflegung, und sie war so üppig, dass es auch für mich reichte. Diesmal war es kein Problem. Er durfte mir von seiner Zuteilung abgeben. Er bekam sogar Zigaretten. Als wir hörten, dass jemand in die Nebenzelle gesperrt wurde, versuchten wir Kontakt mit dem Mitgefangenen aufzunehmen. Starke bat mich, ihm zu morsen. Ich klopfte also. »Bitte, wer dort?« Keine Antwort. Der Zellennachbar war des Morse-Alphabets anscheinend nicht mächtig. Es dauerte etwa 10 Tage. In Abständen wiederholte ich immer wieder stur unsere akustischen Zeichen, bis er verstand. Dann endlich klopfte er zurück. »Langsam!« Ich pochte also wieder an die Zellenwand, diesmal mit längeren Abständen zwischen den einzelnen Zeichen. Auch das mehrmals. Irgendwann die Antwort. »Hier litauischer Rittmeister von Wolfshausen. Bin seit 3 Jahren hier. Seit 2 Jahren allein.« Ich war wie vom Donner gerührt. Starke sah das blanke Entsetzen in meinen Augen. »Was ist, was haben Sie? Nun erzählen Sie schon, was hat er geantwortet?« fragte er mich. Ich sagte es ihm, und augenblicklich stockte auch ihm der Atem. 3 Jahre! Was um Himmels Willen blühte uns hier?« Starke war der Sohn eines evangelischen Bischofs in Runowo, im damaligen Kreis Posen, geboren und sehr gläubig. Er drängte mich, dem Mann etwas Tröstliches zurückzumorsen. »Nur Geduld! Gott wird helfen!« Zurückkam: »Hier kein Gott, hier GPU.« So etwas Ähnliches sollte später einmal eine russische Ärztin zu mir sagen, als wir uns über Glauben und Religion unterhielten. Jesus hat sehr viel gelitten, aber er war nie in der Sowjetunion. Wir morsten dem Rittmeister weiter, fragten ihn, ob er Raucher sei. Ja, aber er erhalte keine Zigaretten. »Beim nächsten Toilettengang nach uns, aufpassen«, klopfte ich. Es klappte. Wir versteckten ihm einige Zigaretten auf der Toilette. Den Wachposten amüsierte das anscheinend, denn er zündete sie unserem Mitgefangenen selbst an. Botschaftsrat Starke hatte seit dem Krieg auch schon einiges mitgemacht. 1939 war er Chefredakteur der Zeitung Deutsche Rundschau in Polen in Bromberg gewesen und hatte dort das als Bromberger Blutsonntag in die Geschichte eingegangene Gemetzel miterlebt. Mit den 3 Jahren hatte der Rittmeister aus der Nebenzelle nicht falsch gelegen. Genauso lange sollte meine Zeit im Militärgefängnis in Moskau dauern. Die Folterungen der Anfangszeit waren zum Glück vorbei. Gott sei Dank gaben sie uns Bücher. Eine ganze Bibliothek sei aus Posen hergeschafft worden, erzählte man uns. Eine kleine, adrette Frau verteilte alle 10 Tage den Lesestoff. Starke meinte zu wissen, dass sie etwas mit der Lenin-Attentäterin zu tun habe. Ich las also. Bücher über die Kreuzritter, etwa von Heinrich von Plauen, dann Karl Marx, schließlich Gedichte und Dramen von Theodor Körner. Die Gedichte waren schwülstig, nicht mein Fall eigentlich, aber unter diesen Umständen saugte ich sie in mich auf, mochte sogar die Schmalzigkeit der Worte. Ich habe zunächst gezählt, wie viele Bücher ich las. Bei 200 hörte ich auf. Eine Zeit lang teilte ich die Zelle, man hatte Starke und mich schließlich getrennt, mit Dr. Richter, dem ehemaligen wirtschaftlichen Direktor der Adam-Opel-Werke. Dr. Richter kehrte nicht mehr zurück in die Heimat. Er starb in der Gefangenschaft. Nach meiner Rückkehr aus Russland habe ich seine Witwe in Rüsselsheim aufgesucht. Sie lud mich ein paar Tage im Gästehaus des Unternehmens zu verbringen. Ich berichtete ihr von der gemeinsamen Zeit mit ihrem Mann. Irgendwann wurde ein japanischer General mein Zellenmitbewohner. Er war nicht der einzige Japaner hier. Ich bemühte mich, ein paar Brocken Japanisch zu lernen, damit ich wenigstens Danke und Bitte und solche Dinge sagen konnte. Es klappte auch ganz gut. In Erinnerung geblieben ist mir auch ein estnischer Großschachmeister. Mit dem spielte ich so manche Partie, und als es mir tatsächlich einmal gelang, ihn mit 3 Zügen matt zu setzen, es muss schlicht Zufall gewesen sein, da hat er 3 Tage lang nicht mit mir gesprochen. Nach 3 Jahren Moskau wurde ich in einem Viehwaggon in ein Lager nach Dscheskasgan transportiert. Wer in dem Steppengefängnis nahe dieser Stadt in Zentralkasachstan nach endloser 32 Tage und Nächte währender Fahrt lebend ankam, hatte eine Reise unter unmenschlichen Bedingungen überstanden. Es war nicht möglich, im Waggon aufrecht zu sitzen. Man musste die ganze Zeit über den Kopf einziehen. Mich hatten fürchterliche Bauchschmerzen gequält. Ich konnte mich zudem mit niemandem unterhalten. Im Waggon waren außer mir ausschließlich russische Strafgefangene. 2 Monate verbrachte ich in dem Sonderlager, dann ging es nach Karaganda, ebenfalls in Kasachstan gelegen. Der Name Karaganda geht zurück auf die besondere leicht poröse Steinkohle, die in der Gegend reichlich vorkommt, übersetzt bedeutet er schwarzer Stein. Im Kriegsgefangenenlager 7099-1 in Spassk, dem Hauptlager des Gulag Karaganda, wurde ich zu den Arbeitsfähigen eingeteilt. Mit 11 weiteren Gefangenen lebte ich in einem Gefängnistrakt, in dem man sich mehr oder weniger frei bewegen konnte. Wir 12 bildeten einen Instandsetzungstrupp. Mit der Schmalspurbahn transportierte man uns mehrere 100 Kilometer in die Stadt Rudnik. Auf der Fahrt hörten wir immer wieder Schüsse. Es waren unsere Aufseher, die sich beim Schneehasenschießen amüsierten. In Rudnik wurden öffentliche Gebäude instand gesetzt. Ich arbeitete in einem Malertrupp. Es war eine vergleichsweise angenehme Tätigkeit. Wir 12 wurden von nur einem Aufseher bewacht und es gab auch genügend zu essen. Einen Beutel Grieß oder ähnliches konnten wir uns selbst auf einem kleinen Kocher zubereiten. Irgendwann erhielt ich Lagersperre, durfte also nicht mehr zum Arbeitseinsatz ausfahren. Warum, weiß ich nicht. Es gelang mir allerdings, das Verbot zu umgehen. Es blieb dann einfach ein anderer Kamerad für mich im Lager und ich nahm seine Arbeitskarte. Die Wachmannschaften wechselten ständig, niemand merkte sich, wer war. Es wurde in 5er-Schritten abgezählt und fertig. Auf den Baustellen teilte man mich oft zum Beschriften von Schildern ein. Vorsicht, Kran schwenkt aus und solche Sachen malte ich in schönster Werbeschrift auf Deutsch und auf Russisch auf die Tafeln. Fast konnte man meinen, ich arbeitete im russischen Gulag in meinem erlernten Beruf als Kunstmaler. Es gab sogar Geld dafür, 460 Rubel. 400 Rubel behielt die Lagerverwaltung ein, aber der Rest wurde ausbezahlt. Für dieses Geld konnte man sich im Lager etwas kaufen, Margarine zum Beispiel. Margarine war etwas Wichtiges, denn ein Butterbrot, die Russen benutzten tatsächlich dieses deutsche Wort, war dort paradoxerweise nur ein trockenes Brot, also ganz ohne Butter. Ein nahezu echtes Butterbrot, das war ein Butterbrot mit Margarine. Es sei deutsche Margarine, sagte mir ein Russe beim Einkauf, nur aufwendig in russisches Papier eingewickelt. Hier in Karaganda traf ich auf Sepp Platzer, Hess' ehemaligen Diener, und hörte die ganze Geschichte vom Englandflug seines ehemaligen Chefs. Zum ersten Mal Post erhielt ich im Oktober 1948, einen Brief von meiner Frau und einen von meiner Tante. Im September hatte ich Tante Sophia auf einer Doppelkarte, die uns ausgehändigt wurde und auf der wir unsere Daten für die Rückantwort eintragen mussten, zu ihrem Geburtstag geschrieben. Bis dahin hatte ich von niemandem aus meiner Familie ein Lebenszeichen erhalten. Aber die Erwiderung auf diesen Geburtstagsbrief kam nun endlich bis zu mir durch. Mit Urteil vom 21. Dezember 1949 wurde ich im Zuge der Massenprozesse gegen deutsche Kriegsgefangene ohne eigenes Gerichtsverfahren von den Sowjets zum Tode verurteilt. Ich nahm die Nachricht, wie ich sie genau bekam, weiß ich nicht mehr, irgendeine Art Verhandlung oder dergleichen hat es jedenfalls nicht gegeben, völlig emotionslos auf. Mit dem Tode bedroht zu werden, war in den Lagern nichts Außergewöhnliches, Urteil hin oder her. Die Strafe sollte 1950 umgewandelt werden in 25 Jahre Zwangsarbeit. Mein Verbrechen? Unterstützung des Nazi-Regimes. 1950 ging es von Karaganda nach Borowitschi, das für die Entfernungen in diesem Land nicht weit von Leningrad liegt. In dem dortigen Lager traf ich wieder auf Flugkapitän Bauer, wurde aber bald von ihm getrennt. Man hatte bemerkt, dass wir uns gut kannten und Bauer wurde in ein Nachbargefängnis verlegt. Schon zu Anfang meines Aufenthalts bekam ich näheren Kontakt zu Ritterkreuzträger de la Roca von der spanischen Blauen Division. Der Zusammenhalt der Spanier in der Gefangenschaft beeindruckte mich sehr. Dabei waren es eigentlich 2 verfeindete Gruppen. Die sogenannten Rotspanier, antifaschistisch eingestellt, waren bei Ende des spanischen Bürgerkriegs nach Osten geflohen oder vielfach als Kinder, verschleppt worden. Ihr Los in Russland war hart, sie wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt und in Lager gesperrt. Die Spanier aus der Blauen Division dagegen hatten als Freiwillige mit faschistisch-antikommunistischem Hintergrund auf deutscher Seite gekämpft. Dennoch, wenn ein Spanier zum Verhör abgeholt wurde, dann standen die anderen geschlossen mit ihm auf und stellten sich dazu, ohne Ausnahme. Da gab es keine blauen oder roten Spanier mehr, sondern nur noch Spanier. Sie hielten zusammen. Die Japaner genauso. Diesem Zusammenhalt vermochten die Russen wenig entgegenzusetzen, sie konnten ja nicht gleich alle erschießen. Dergleichen gab es unter den Deutschen nicht. Wer von uns zum Verhör abgeholt wurde, der ging allein. Kein Landsmann kümmerte sich darum. Ich sah mich erneut der Todesstrafe ausgesetzt, als man mich zusammen mit Della Rocca beschuldigte, eine Meuterei angezettelt zu haben. Wochenlang hat es nur Maisbrei gegeben, Maisbrei, Maisbrei und immer wieder Maisbrei. Trotz schlimmer Zeiten des Hungers, die wir in Borowitschi erlebten, konnten wir das Zeug nicht mehr riechen, nicht mehr sehen, nicht mehr essen. Beim bloßen Anblick des pappigen Haufens überfiel uns ein Würgereiz. Den anderen Gefangenen ging es ähnlich. Irgendjemand machte Della Rocca und mich als Aufwiegler aus. Kurz bevor es zu einem wirklichen Aufstand kam, hatte die Lagerleitung ein Einsehen. Ich weiß nicht mehr, was sie uns dann gaben, aber jedenfalls erstmal keinen Maisbrei mehr. In Borowitschi traf ich auch auf Rommels ehemaligen Generalstabschef Gause. Wie schon zuvor in Karaganda durfte ich auch in Borowitschi das Lager meist nicht verlassen. Im Lazarett wurde ich als Krankenpfleger eingesetzt. Dann ging es für mich quer durchs Land. Jahrelang saß ich in wechselnden Speziallagern ein. Von Borowitschi wurde ich zunächst zurück Richtung Moskau gebracht, nach Tushino. Dort mussten wir während eines Sommers Holzschuppen bauen. Nach einiger Zeit bemerkten wir, dass um diese kleine, symmetrisch angelegte Blumenbeete entstanden. Jemand von uns deutete auf die sorgfältig vermessenen Beete und meinte, »Schaut mal, so etwas, das machen nur Deutsche, es können nur Deutsche sein, die nach uns hier weiterarbeiten.« Wir beschlossen, nach unserer Schicht einen Zettel unter einem Balken zu verstecken. »Wir sind deutsche Kriegsgefangene. Wer seid ihr?« Den Balken drehten wir so, dass man ihn wegschieben musste, wenn man weiterarbeiten wollte. Auf diese Weise mussten die anderen Gefangenen den Zettel finden. Am nächsten Tag hatten wir die Antwort. Wir sind auch Deutsche. Erst einige Zeit später erfuhren wir die näheren Hintergründe dieser Lagerinsassen. Die Russen hatten eine Reihe bedeutender Wissenschaftler nach Tushino verschleppt. Jeden Morgen brachte dieser ein Bus zu einem Institut oder einer Universität, wo man sie tagsüber forschen ließ. Gegen Abend ging es zurück ins Lager, wo sie dann etwa noch bei der Errichtung der Schuppen eingesetzt wurden. Es handelte sich um eine Truppe von Atomphysikern, die einst mit dem Nobelpreisträger Gustav Hertz zusammengearbeitet hatten. Als die Russen deren Wissen abgeschöpft hatten, wurden viele einfach endgültig in Lager abgeschoben. Schon in Karaganda war ich auf solche ausrangierten Forscher gestoßen, die man immer daran erkannte, dass sie beinahe elegant gekleidet, allesamt mit Hüten ankamen. Von Tushino brachte mich eines Tages ein Transport in den Ural, nach Sverdlovsk. Lagerkommandant war ein Hauptmann, der Kriegsgefangener in Thüringen gewesen war. Er ließ alle ehemaligen SS-Angehörigen separieren und mir schwante Schlimmes. Doch dann die Überraschung. Die SS-Truppe durfte in die Lebensmittelfabrik, die anderen mussten Steine klopfen. Das sollte ich allerdings irgendwann später auch noch machen müssen. Manchmal standen Kinder um uns herum, die uns bespuckten und Hebräer als Juden schimpften. Im Lager hatten wir einen Verräter, einen, der den Wachen meldete, wenn sich etwa jemand im Küchendienst unerlaubt bevorratet hatte. Eines Tages trat Leutnant Schmidt auf diesen Mitgefangenen, er hieß Kruse, zu. »Wir wissen jetzt, dass du der Verräter bist. Du gehst heute nicht zur Arbeit. Wenn du kommst, bringe ich dich um.« Kruse hätte das ernst nehmen sollen, tat es aber nicht. Er erschien zum Küchendienst und trug wie immer mit einem zweiten Gefangenen auf einem großen Brett die Erbsensuppe auf. Von hinten näherte sich Schmidt und trennte mit einem Beil Kruses Kopf von den Schultern. Das brachte ihm den Beinamen Beilchen-Schmidt ein. Ich musste das Gottlob nicht mit eigenen Augen ansehen. Mir reichte es, dass die Sache in den Folgetagen Thema Nummer eins war. Schließlich gelangte ich nach Stalingrad. Dass dies die letzte Station meiner Gefangenschaft sein sollte, ahnte ich nicht. Nur zu oft hatte ich miterlebt, wie Häftlingstransporte mit unbekanntem Ziel die Lager verließen, und meistens ging es dann eben doch nur in ein nächstes Lager und ein nächstes und ein nächstes. Dieser Transport aus Stalingrad aber, Ende des Jahres 1953, sollte mich tatsächlich nach Deutschland bringen.